Alles über Anne ist natürlich eine Provokation, der Titel. Man kann nicht alles über Anne erzählen und man kann auch nicht alles über Anne wissen. Aber es ist nicht ausschließlich eine Ausstellung, die über die Geschichte erzählt, sondern die auch über die Gegenwart erzählt. Und die deswegen dann doch dieses Alles umfasst, so erklärt es Veronika Nahm, Ausstellungsleiterin des Anne-Frank-Zentrums Berlin. Denn auch Anne Frank war ein Flüchtling. Antisemitismus gibt es noch heute und die Frage nach dem eigenen Platz in der Gesellschaft, nach der eigenen Identität hat sich die jugendliche Anne Frank, die gerne in andere Rollen schlüpfte und Theater spielte, genauso gestellt wie viele Kinder und Jugendliche heute, an die sich diese Ausstellung auch vornehmlich richtet. Zunächst führt Alles über Anne aber chronologisch durch das Leben der Deutschjüdin. An einer Tafel sind Verbotsschilder zu sehen, ein Schwimmbad, eine Schule, ein Kino, alles durchgestrichen. Anne ist gerne schwimmen gegangen, es gab ein Gesetz, das es verbietet. Sie hat gerne Radio gehört, sie ist gerne ins Kino gegangen, sie hat Sport gemacht. Und so sieht man eben, was mochte Anne gerne und was war dann eben durch die einzelnen Gesetze, die hier benannt sind, dann verboten? Wie hat sich ihr Leben eingeschränkt? Im zweiten Bereich der Ausstellung werden die Gegenwartsbezüge dann konkreter. Vier Themen haben sich Nahm und ihre Kollegen ausgesucht, die die Geschichte, das Tagebuch von Anne Frank, ihre Gedanken und ihre Fragen an die Welt mit dem Jetzt verbinden. Erstens, wie zeigt sich Antisemitismus heute? Das Leben von Anne und ihrer Familie war durch verschiedene Formen von antisemitischer Gewalt geprägt. Und wir zeigen eben Beispiele für Antisemitismus heute. Zweitens, wie sieht Gedenken aus? Wir zeigen Beispiele für das Erinnern an andere Opfergruppen des Nationalsozialismus, aber auch über umkämpfte Erinnerungen heute. Wir zeigen zum Beispiel auch das Denkmal an Burak Bektaş, den jungen Mann, der höchstwahrscheinlich aus rassistischen Gründen ermordet wurde. Drittens, warum sind Tagebücher wichtig? Zum einen in dieser Zeit, verfolgte Jugendliche in dieser Zeit, aber auch Menschen, die von anderen Diskriminierungsformen, zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, schreiben Tagebuch. Und wir zeigen dieses Medium Tagebuch als einen Umgang mit der Welt, mit der eigenen Geschichte, die ja immer im Kontext der Gesellschaft steht. Und viertens, wer bestimmt, wer ich bin? Wir zeigen hier alte Menschen und junge Menschen, die über das Thema Identität sprechen, die transgender sind, lesbisch, schwul, Fluchterfahrung haben. An Mitmachstationen können die Besucher eigene Denkmäler gestalten und sich mit den Fragen auseinandersetzen. Wofür würde ich heute ein Denkmal aufstellen? Wer würde das überhaupt finanzieren? Und wer wäre bei der Eröffnung dabei? An der Tagebuchstation können Briefe ans eigene Ich in der Zukunft geschrieben werden. Man kann eigene Erfahrungen mit antisemitischen Übergriffen in einen Briefkasten werfen und Gedanken zur eigenen Identität neben die von Anne Frank hängen. Wie ein Prisma können wir in dieser einen Biografie viel über den Kontext lernen, haben aber trotzdem ganz klar den roten Faden. Und zum anderen ist Anne Frank eine Jugendliche, also so alt wie die Zielgruppe. In ihrem Tagebuch schreibt sie ja über die Zeit, aber auch ganz viel, was sie eben in sich drin bewegt. Und da sind viele Dinge, viele Themen, die die Jugendlichen heute auch noch spannend finden.